einen soll unser Schlachtruf sein. Zusammenhalt ist unsere Stärke, Skinheads müssen einig sein. Freundschaft gibt uns Kraft, die uns stark macht in der Not. Einigkeit heißt die Devise, wir sitzen alle im selben Boot. Feind, Feind, brechet die Ketten. Feind, Feind, die Mauer von Städten. Feind, Feind, sind wir die Macht. Feind, Feind. Wollt ihr nicht verstehen? Skinheads haben nie dieselben Gedanken, also lasst uns gleiche Wege gehen. Freundschaft gibt uns Kraft, die uns stark macht in der Not. Einigkeit heißt die Devise, wir sitzen alle im selben Boot. Feind, Feind, brechen die Ketten. Feind, Feind, die Mauer von Städten. Feind, Feind, sind wir die Macht. Feind, Feind. Einer für alle, alle für einen soll unser Schlachtruf sein. Zusammenhalt ist unsere Stärke, Skinheads müssen einig sein. Freundschaft, die gibt uns Kraft, die uns stark macht in der Not. Einigkeit heißt die Devise, wir sitzen alle im selben Boot. Feind, Feind, brechen die Ketten. Feind, Feind, die Mauer von Städten. Feind, Feind.